Zeichen des Fortschritts. Auch die weltweit geteilte Fürsorge für Tiere ist ein anschauliches Beispiel für die progressive Revolution nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Vorstellung, dass auch sie Rechte haben, wurde erst Anfang der 70er Jahre durch den britischen Psychologen Richard D. Ryder popularisiert und sein ehemaliger Studienkollege Peter Singer hat die Tierethik als philosophische Teildisziplin überhaupt erst ins Leben gerufen. Noch in Paris des 17. Jahrhunderts war es ein gängiger Studentenspaß, Katzen bei lebendigem Leib zu verbrennen. In Deutschland wird Tierquälerei heutzutage mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet. Zum Glück ist auch Gewalt gegenüber Kindern zurückgegangen, weil bei der Erziehung nicht mehr Autorität, sondern Fürsorge im Vordergrund steht. Noch zu meiner Schulzeit war es keinesfalls komplett verpönt, dass Eltern ihren Kindern für Frechheiten eine Ohrfeige gaben. Und in der Grundschule haben wir Jungs uns regelmäßig geprügelt. Die Frage, wer der Stärkste ist, war damals ziemlich wichtig. Dieses Verhalten wird inzwischen von Lehrern und Eltern viel entschiedener sanktioniert. Auch ein Ergebnis der progressiven Revolution. Religionen sind weltweit ebenfalls auf dem Rückzug. Die vormoderne Autorität der Glaubensinstitutionen hat in vielen Kulturkreisen den Rang an die evidenzbasierte Expertise der Wissenschaft abgegeben, wie der amerikanische Politologe Ronald Inglehart und seine Kollegen in einer internationalen Studie zu den Werten der Weltbevölkerung belegen. Inzwischen bezeichnen sich fast ein Viertel aller Menschen als atheistisch oder nicht religiös. Im Westen ist das besonders deutlich zu erkennen. Während im Zweiten Weltkrieg noch 70% der britischen und 80% der amerikanischen Soldaten sicher waren, dass Gott existiert, beschreiben sich heute nur noch 40% der angelsächsischen Millennials als gläubig. In den anderen westlichen Ländern ist der Anteil noch deutlich geringer.